Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 65 des Gabelbissen Podcast. Ich würde mal sagen, vor so einem halben Jahr oder vielleicht ein bisschen länger, aber sagen wir mal grob, vor circa einem halben Jahr, da hätte ich die heutige Folge ehrlich gesagt noch nicht aufgenommen. Grund war dafür, dass ich das, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ehrlich gesagt noch nicht gegessen habe. Oder sagen wir mal so, ich habe schon gegessen, aber irgendwie war das ja unbewusst. So, bevor ich euch noch lange herum erzähle, wieso und warum, sage ich mal, um was es geht. Heute möchte ich euch die Blunzen vorstellen oder auch bekannt als Blutwurst. Ja, und wieso hätte ich das vor einem halben Jahr nicht präsentieren können oder keine Folge darüber machen? Ganz einfach, bis zu dem Zeitpunkt war Blutwurst etwas für mich, was ich beim besten Willen nicht essen wollte. Gegessen habe ich es, aber ich habe nicht gewusst, dass ich es gegessen habe. Kurz zur Erklärung, ich war immer leidenschaftlicher Fan der Zungenwurst. Also Zungenwurst kennt ihr vielleicht, das ist so mit Zungenstücken drinnen, so ein bisschen bräunlich von der Farbe her. Und irgendwann so während einer Geocaching-Tour habe ich mich gefragt, was ist da eigentlich drin? Und da haben wir so ein bisschen herumgesprochen und waren uns irgendwie uneins, was denn so in der Blutwurst drinnen war. Gut, in der Zeit der Smartphones, alles kein Problem, Internet hat mir quasi immer dabei, Netzempfang vorausgesetzt. Und so habe ich mal die Wikipedia-App gestartet und habe dort einfach mal Zungenwurst eingegeben. Das Ergebnis war auch prompt da und bin dann in einem Artikel über Blutwurst gelandet. Da habe ich gedacht, okay, habe ich mir da jetzt vertippt? Aber Wikipedia ist ja eigentlich so gescheit und leitet weiter, wenn was richtig verschlagwortet wurde. Und so habe ich oben gelesen, weitgeleitet von Zungenwurst. Da habe ich gedacht, okay, ist da im Artikel was falsch? Und dann habe ich mal nachgelesen und herausgefunden, dass ich seit Jahren eigentlich Blunzen, also Blutwurst, gegessen habe, ohne dass ich es gewusst habe. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist eh schon alles egal, probierst das, was man klassisch als Blunzen jetzt beim Heurigen oder sonst wo bekommt, einfach auch einmal aus, denn wenn man die Zungenwurst schmeckt, was ja im Endeffekt eine verfeinerte, spezielle Variante der Blutwurst ist, dann könnte man doch das unter Anführungszeichen original auch schmecken. Ja, ich habe es dann gemacht und bin eigentlich drauf gekommen, so schlecht ist das gar nicht. Wenn ihr jetzt beim Thema ein bisschen skeptisch seid, kann ich euch empfehlen, dreht's nicht gleich ab, hört euch die Folge mal an. Ich selbst war wirklich jahrelang einer der Meinung, das schmeckt mir nicht, das ist ja grauslich. Und mittlerweile esse ich sie. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, es ist eindeutig meine Lieblingswurst, ohne den könnte ich nicht. Das ist es nicht, aber ich muss sagen, ab und zu ist es schon was Feines. Ja, Blutwurst, wie der Name schon sagt, wird da Blut verarbeitet. Das Ganze hat immer schon so einen gewissen Ruf, ja, wisst ihr, Blut, es ist durchaus ja jetzt nicht jedermanns Sache. Und in manchen Religionen ist es und war es sogar verboten, dass man Blut weiterverarbeitet oder Blut konsumiert. Das war auch im Christentum, in der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel, verboten. Der Grund war aber ein ganz ein spezieller. Und zwar dürfte das damit zusammenhängen, dass Blut oder Produkte, die damit hergestellt wurden, aber auch Innereien etc., sehr schnell verderblich waren. Ja, also die sind sehr schnell kaputt gegangen. Man konnte sie einfach nicht mehr essen, weil sie ungenießbar waren. Und darum dürfte, wie so oft bei religiösen Verboten, die wir überall finden eigentlich, sei es jetzt im Christentum, im Islam oder in anderen Religionen, dürfte es primär geschaffen worden sein, um mehr oder weniger die Leute davor zu bewahren, was Schlechtes zu essen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt, dass zum Beispiel die Fastenzeit nichts anderes war. Da wollte man auch mehr oder weniger die Leute dazu animieren, weniger zu essen, um mehr oder weniger die Vorräte zu schonen. Aber gut, genug dieser ganzen religiösen Theorien etc. Kommen wir zum eigentlichen Hauptthema zurück. Die Blunzen zählt zu den sogenannten Kochwürsten und besteht, wie der Name schon vermuten lässt, unter anderem aus Schweineblut. Dazu kommt dann noch Speck, etwas Schwarte und Gewürz. Und das wäre jetzt die eine der moderneren Varianten, wie man Blunzen macht. Ganz klassisch wurde sie mit Schwarte, Zwiebel, Gewürzen und natürlich Blut zubereitet. Das Ganze hat man in etwa so gemacht, die Schwarte, ja, ihr wisst, wenn ihr schon mal einen Schweinebraten oder so selbst gemacht habt, die Schwarte zu schneiden ist durchaus immer schwer. Und einfach so die roh verarbeiten, das hätte natürlich nicht funktioniert. Und darum wurde die Schwarte zunächst einmal vorgekocht. Ja, danach, wenn sie schön gar gekocht war, hat man die ganze mal zerkleinert und das wirklich sehr fein klein geschnitten und anschließend auskühlen lassen. Die ausgekühlte Schwarte hat man im Anschluss mit dem Blut vermengt. Das musste übrigens schnell gehen. Das ist meistens während des Schlachtvorgangs passiert, denn Blut neigt einfach dazu, schnell zu stocken und somit musste man da wirklich schnell arbeiten. Heutzutage kennt man natürlich Methoden, um das zu verhindern. Da ist es technisch ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, das hat man dann vermengt und das musste in Summe dann so eine Art feinkörniger Brei oder wie man es auch immer nennen will, werden. Ja, wenn man das dann hatte, wurde das dann damals natürlich in Naturdärme abgefüllt, heutzutage in Kunstdärme. Wenn das Ganze dann mehr oder weniger in der Wurstform drinnen war, wurde es gegart. Einen großen Topf, da hat man entweder nur Wasser genommen oder auch Brühe. Das hängt dann vom Fleischer, vom Bauer, je nachdem ab. Und erst durch diesen Prozess bekommt dann die Blunzen ihre typische Farbgebung. Denn durch das Kochen geringt das Bluteiweiß und dadurch entsteht eben dieser bräunliche Ton. Ja, wenn das dann fertig gegart war, musste man es nur noch auskühlen lassen und konnte es auch schon essen. Beziehungsweise damals musste man das auch essen, denn man konnte die nicht wirklich mit sehr viel länger haltbar machen. Wer es nicht gleich essen wollte, konnte das Ganze auch noch räuchern. Heutzutage bekommt man Fleischer im Supermarkt, wo auch immer, eben Blutwurst in zwei Varianten angeboten, klassisch nicht geräuchert oder eben geräuchert. Bei den Zutaten gibt es ja mittlerweile, wenn man sich so umschaut, die verschiedensten Varianten. Also da ist mehr oder weniger der Kreativität keine Grenze gesetzt. Es gibt zum Beispiel jetzt Blutwurst, wo Kiwis drin verarbeitet wurden. Es gibt Blutwurst, wo andere Obstsachen, wo bestimmte Gemüse etc. verarbeitet wurden. Blutwurst ist sogar ja, so eine spezielle Kunst, würde ich mal sagen. Da gibt es sogar eine eigene Weltmeisterschaft dazu. Und diese Weltmeisterschaft wird von der Bruderschaft der Ritter der Blutwurst ausgetragen. Das klingt jetzt vielleicht, ich kann mir es vorstellen, weil sie jetzt nicht damit so beschäftigt, noch so, ja, eine Bezeichnung, wie es bei einem Monty Python-Film so à la Ritter der Kokosnuss vorkommen könnte. Aber nein, die Bruder der Ritter der Blutwurst gibt es wirklich. Beheimatet sind die übrigens in Frankreich, genauer gesagt in der Normandie. Deren Ziel ist es, den Ruf und die Qualität der Blutwurst zu verteidigen, sprich, dass die Blutwurst mehr oder weniger nicht untergeht, sondern dass man eben dieses kulinarische Erbe bewahrt. Und wer jetzt vermutet, ja, da ist eh nicht viel los, bei diesen Weltmeisterschaften, ja, nehmen so im Schnitt 400 bis 600 Teilnehmer teil. Ja? Also das ist eigentlich gewaltig, wenn man sich das so überlegt. Wer gern mehr zu dieser Bruderschaft erfahren möchte, dem habe ich den aktuellen Wikipedia-Artikel dazu im Beitrag zur Sendung verlinkt. Bei dieser Weltmeisterschaft hat übrigens auch Österreich Preise abgesahnt, und zwar bei jener im Jahr 2012. Da gab es einige Gold-, Silber- und auch Bronzemedaillen. Wer dazu gern mehr erfahren möchte, da habe ich einen interessanten Artikel von der Gourmet-Zeitschrift Falstaff hier auch im Beitrag zur Folge verlinkt. Blutwurst, die findet man eigentlich, also die Blunzen, überall in Europa. Aber es gibt ein paar ganz spezielle Varianten, die ich jetzt erwähnen möchte. Also vor allem eine Variante möchte ich jetzt ganz besonders hervorheben. Und das wäre die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Mustermakara. Das bedeutet übersetzt nichts anderes als schwarze Wurst. Ja, und finden tut man die ganze in Finnland, da aber auch nicht überall, sondern in der Stadt Tampere. Und das Besondere an dieser Blunzenvariante ist, dass die neben Schweinefleisch auch Roggen und zusätzlich noch Zwiebel drinnen hat. Ja, und natürlich Blut. Im Gegensatz zu der uns bekannten Blunzen wird die Mustarmakara, damit ich es rausbringe, heiß verspeist. Dazu gibt es normalerweise Preiselbeermarmelade und der Finne würde dazu auch noch Milch trinken. Wie gesagt, das Ganze ist nur in Tampere erhältlich, findet man sonst eigentlich in Finnland nirgends. Ich habe die bei einem Besuch in der Stadt schon mal selbst probiert. Das war übrigens vor meiner Blutwurstzeit. Und ich muss sagen, die schmeckt wirklich gut. Und vor allem die Kombination mit der Preiselbeermarmelade ist echt ein Traum. Das mit Milch, ja, das haben wir dann bleiben lassen. Da haben wir uns dann ehrlich gesagt nicht so ganz drüber getraut, aber das haben wir total oft gesehen. So, jetzt aber zurück nach Österreich. Und da gibt es eine ja auch Blunzen-ähnliche Spezialität. Und zwar ist es ein spezielles regionales Produkt. Und die ist, wie gesagt, nicht direkt Blunzen, sondern ja, eng verwandt, würde ich mal sagen. Und zwar geht es da um den Blutnigel und das Bluttommerl. Ja, das ist, kann man sich so vorstellen, eine Mischung aus Blut, Mehl, Milch und Ei. Es wird dann zu einem Teig verarbeitet und dann im Anschluss entweder in Schmalz, also wie ein Siedegebäck, herausgebacken oder eben im Ofen ohne Schmalz und Fett. Finden wird man das Gericht übrigens in Burgenland oder in der Steiermark. Apropos Burgenland, dort findet man auch zwei, wie ich finde, ja, durchaus nette Brauchtümer, die mit der Blunzen in enger Verbindung stehen. Da hätte man auf der einen Seite mal das Blunzen aushängen. Und zwar geht es darum, da gehen junge Leute durchs Dorf und die müssen mehr oder weniger vor jeder Haustür ein Lied singen, das Blunzenlied. Das will ich euch jetzt nicht vorsingen. Auf der einen Seite, weil mein Gesang ja nicht gerade wohlklingend ist, würde ich jetzt mal behaupten. Auf der anderen Seite, weil ich den burgenländischen Dialekt ehrlich gesagt nicht gut kann und das wird irgendwie blöd klingen, wenn ich auf einmal burgenländisch anfange zu singen, weil ja die Betonung nicht passt und darum lasse ich es besser. Sing den Text jetzt nicht vor. Ja, und die singen halt eben dieses Lied und als Lohn dafür bekommen sie dann von den Hauseigentümern, meistens waren das früher Bauern, eben die Blunzen. Und einen weiteren Brauch gibt es dann noch, und zwar den Brauch der sogenannten Lutzelfrau. Das ist ja vergleichbar mit dem irischen Brauch des Halloween. Das hat nichts mit dem kommerziellen zu tun, was wir aus den USA kennen, was auch die europäische Industrie seit Jahren versucht, uns aufzuzwingen, dass wir ja brav jetzt so Halloween-Kostüme kaufen und Halloween-Naschereien und wir eigentlich mit dem Brauchtum überhaupt nicht mehr irgendwas zu tun haben. Aber egal, die Wirtschaft muss ihr leben, darum zwingt man uns im Rahmen der Amerikanisierung, die wir ja immer und überall finden, auch diesen Brauch auf. Aber genug zu dem. Wie gesagt, die Lutzelfrau ist eben mit dem ursprünglichen Halloween ähnlich und unter dieser Person versteht man eigentlich die weibliche Form des Teufel und die kommt immer am Abend des 12. Dezember und zwar das ist jener Abend vor dem sogenannten Lucia-Fest und die Lutzelfrau, ja, die klopft mit dem Kochlöffel an die Tür und prophezeit wahres Unheil. Sie lässt sich aber umstimmen. Ja, das ist dann nicht so schwer. Man kann sie mit Essen umstimmen. Zum Beispiel sagt die Lutzelfrau, wenn du mir keinen Speck gibst, dann schneide ich euch die Holzbacken vom Haus durch. Gibst du mir keine Blunzen, dann nehme ich eure Töchter mit. Ja, und gibt mir dann eben das, was sie verlangt, dann verschont sie einem und bringt auf der anderen Seite wieder Glück. Heutzutage wird das braucht und teilweise noch immer gelebt. Ist aber ein bisschen anders als früher und zwar wird das heutzutage hauptsächlich von der Dorfjugend gemacht. Aber wird eben nach wie vor gelebt. Ja, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen historisch die Blunzen an. Ja, Blutwurst im Allgemeinen oder Blunzen gilt als älteste bekannte Wurst in Europa. Der Verzehr von Blut wurde ja eigentlich schon ganz, ganz lange praktiziert. Zum Beispiel die Naturreligionen haben im Blut immer eine magische Wirkung gesehen. Sie sollte Heilung bringen, sie sollte Kraft spenden, etc. etc. erste Erwähnungen von blunzenähnlichen Produkten oder bei einem blunzenähnlichen Produkt, um genauer zu sein, das findet man in der Odyssee von Homer, ihr wisst, die Irrfahrt des Odysseus. Da wird schon von einer Wurst gesprochen, die eben die Eigenschaften unserer heutigen Blunzen hat. Aus dem Altertum ist auch eine Art Blunzenblutsuppe, also mal so grob gesagt, bekannt. Und zwar sollte die den berühmten Kriegern Spartas Kraft spenden gegen den Feind. Auch die Römer kannten übrigens schon die Blutwurst, die sogenannte Butulie. Und das war ja schon ein bisschen in die Richtung des heutigen Produkts. Im Hochmittelalter dann haben die Eroberer dann die ersten richtigen Vorgänger in auch Zentraleuropa gebracht. Und zwar genauer gesagt nach Frankreich. Ja, und von dort aus hat sich die Blutwurst, die Blunzen dann verbreitet. Und zwar war sie vor allem im alemannischen Raum sehr, sehr beliebt. Ganz, ganz früher hat man die Blunzen nur am Schlachttag gemacht. Das hängt eben, wie ich bereits vorhin erwähnt habe, mit der Haltbarkeit des Blutes zusammen. Damals konnte man einfach so Sachen nicht so haltbar machen wie heute und da musste das eben schnell verwertet werden. Und darum hat man eben im Rahmen des Saufests, das habe ich ja glaube ich schon mal in einem Podcast erwähnt, Blunzen gemacht und am gleichen Tag noch verspeist. Weil damals wurde so ein Tier wirklich hundertprozentig verarbeitet. Alles, was man verarbeiten, essen, wie auch immer konnte, wurde auch dementsprechend verarbeitet. Der Ursprung des Wortes Blunzen ist übrigens auch nicht so uninteressant. Und zwar stammt das wie so oft aus dem Mittelhochdeutschen. Und zwar von dem damaligen Wort Blunzen. Und das bedeutet nichts anderes als aufblähen. Und man vermutet, dass man das eben deswegen im Österreichischen so nennt, weil die Form der Blunzen mehr oder weniger eben beim Herstellungsprozess so entsteht, weil sie das Ganze aufbläht. Ja, in Österreich gibt es übrigens auch schon seit geraumer Zeit schon ziemlich lange Rezepte zu Blunzen. Eins der ersten findet man bereits im 19. Jahrhundert von einer gewissen Maria Meixner. Und die hat in ihrem Kochbuch die kleinen Blünzerl beschrieben. Das war eine ganz spezielle und auch ziemlich extravagante Variante, die sie da beschrieben hat. Und zwar hat man die mit Suppe, Obers, Pfeffer, Limonenschalen, Zesten, Koriander und Majoran gemacht. Aber auch die legendäre Katharina Prato, die ich ja schon des Öfteren erwähnt habe, hat in ihrem ganz bekannten Kochbuch Die Süddeutsche Küche ein ganz spezielles Rezept erwähnt. Und im frühen 20. Jahrhundert findet man auch schon extrem kreative Rezepte, die in die Richtung der heutigen Blunzen gehen. Zum Beispiel hat man damals schon damit experimentiert, dass man grob geschnittenes Weißgebäck dazugegeben hat, gekochte Raulgerste, so Getreide im Allgemeinen und noch einige andere Zutaten. Also ihr seht, die Blunzen ist wirklich ein sehr traditionelles Gericht oder ein sehr traditionelles Produkt, muss man da eher sagen, das es wirklich schon lange gibt. Und vor allem ein Produkt, das man extrem, wie soll man sagen, vielseitig verwenden kann, weil ich kann da ja nicht nur das, so wie ich es ganz am Anfang beschrieben habe, das klassisch machen, sondern kann einfach herum experimentieren. Ja, wie ich gesagt habe, es gibt Varianten mit Kiwis, dann die feinen Varianten sind mit Zunge drin, es gibt aber auch andere Innereien, die man da drinnen findet. Man kann, ja, der Fantasie ist hier wirklich absolut keine Grenze gesetzt. Und darum sieht man, bei den Weltmeisterschaften treten viele an und die haben einfach die wildesten Kreationen. Ich würde sagen, mit der ganzen Theorie ausgestattet, springen wir über zum Rezept der heutigen Folge. Und da möchte ich euch ein Blunzengröstl vorstellen. Blunzengröstl ist sicherlich eines der klassischsten und bekanntesten Gerichte mit Blunzen, wo man sie warm isst. Und darum habe ich mir gedacht, nehmen wir das Rezept her, hat außerdem auch noch den Vorteil, dass das relativ einfach zu machen ist. Für 4 Portionen benötigen wir 500 Gramm Erdäpfel festkochend. Im Grunde auch kein Problem, wenn ihr vorwiegend festkochend bekommt. Die Mehlig kochend würde ich in dem Fall aber wirklich nicht nehmen. Also es sollten mindestens vorwiegend festkochend sein, ideal natürlich festkochend. Außerdem benötigen wir 500 Gramm Blunzen, 150 Gramm Tiroler Speck. Wer jetzt keinen Tiroler Speck bekommt, kann natürlich auch jede andere Art von Bauchspeck verwenden. Ich persönlich bin ein großer Fan vom Tiroler Speck, darum nehme ich den noch recht gern. Weiters benötigen wir eine schöne große Zwiebel, Majoran getrocknet oder auch frisch, aber ich nehme immer gerne den getrockneten, Knoblauch, eine Zehe, Salz, Pfeffer und etwas Speiseöl. Zunächst einmal müssen wir unsere Erdäpfel kochen. Die kochen wir mit der Schale. Danach lassen wir sie auskühlen, also nicht komplett, sondern ein bisschen auskühlen lassen, damit wir eben schöner schälen können. Danach wird das Ganze in grobe Stücke geschnitten. Also da brauchen wir jetzt keine Scheiben oder ganz kleine Stücke, sondern wirklich schön grobe Stücke. Also nicht darauf achten, dass das immer gleichmäßig aussieht. Das kann ruhig ein bisschen, wie ich gerne sage, rustikaler sein. Den Zwiebel schneiden wir auch grob würfelig. Man nicht allzu groß, aber auch nicht allzu fein. Einfach schöne Stücke schneiden. Danach stellen wir eine Pfanne auf den Herd, geben Öl dazu und braten zunächst einmal die Erdäpfel an. Danach kommen die Zwiebel hinzu und braten das Ganze mit an. In diesem Rezept dürfen die Zwiebel durchaus Farbe annehmen, weil die Röstaromen wunderbar eben zu den Blunzenröstl passen. Während das schön vor sich hinbrät, wo wir gelegentlich umrühren, schneiden wir den Knoblauch schön kleinwürfelig und geben den eben zu den Zwiebeln und Erdäpfeln dazu und dünsten den mit an. Den sollte man natürlich nicht allzu lange mit anbraten, weil wenn der Farbe nimmt, ja, das schmeckt nicht sonderlich gut. Darum eher erst zum Schluss dazugeben, damit er nicht zu lange anbrät. In der Zwischenzeit nehmen wir unsere Blunzen und schneiden die in Scheiben. Von der Dicke her würde ich sagen, ja, halber Zentimeter herum würde ich meinen, ist ideal. Das Ganze, die Blunzenscheiben, geben wir dann in die Pfanne, würzen das mit Majoran, Salz und Pfeffer und rühren dann mal schön um, damit sich das vermischt. Und dann unter gelegentlichen Rühren wird das eben schön weitergebraten. Und zwar wird das idealerweise so lange gemacht, bis die Blunzenscheiben ganz leicht zum Zerfallen anfangen. Ja, und danach ist das Ganze auch schon fertig. Klassischerweise isst man dann ein Sauerkraut dazu, aber auch gerne mal einen Krautsalat. Ich kann es euch persönlich wirklich nur empfehlen, das mal nachzukochen. Wie ihr seht, es ist eigentlich nicht schwer und es schmeckt wirklich gut. Man, ja, zugegeben, optisch ist es vielleicht jetzt nicht das attraktivste Gericht. Das ist klar, da kann man nichts Gegenteiliges sagen. Aber geschmacklich finde ich, ist es wirklich einsame Klasse. Ja, bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, möchte ich noch kurz ein bisschen administrative Themen wieder mal anschneiden. Anfangen möchte ich mal bei Amazon. Vor kurzem habe ich mir zufällig mal bei meinem Amazon Partner Account reingesehen und festgestellt, hey, da hat doch wer was über meine Affiliate Links bestellt. Ich weiß natürlich nicht, wer es war. Datenschutz, klar. Gebe mich auch nichts an, aber ich möchte auf alle Fälle derjenigen oder demjenigen, der darüber bestellt hat, mein herzliches Danke ausrichten. Habe mich echt gefreut, dass ihr das gemacht habt. Wenn auch ihr jetzt sagt, hey, ich würde den Gabelbissen auch gerne unterstützen, da gibt es mehrere Varianten. Auf der einen Seite klassisch über Flatter. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an all jene, die mich immer regelmäßig flattern oder halt des öfteren Flatters zukommen lassen. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit über Amazon. Da ist ein sogenannter Weiterverleitungslink, ein Affiliate-Link. Und wenn ihr unter den anklickt und dann bestellt, bekomme ich einen gewissen Prozentsatz von dem Warenwert, den ich da gekauft habe, gutgeschrieben auf meinem Amazon-Konto und kann das dann für Zutaten, was auch immer, verwenden. Kostet euch natürlich nicht mehr. Ja, dann kann man mich noch bei Auphonic unterstützen oder auch eine Spende über PayPal zukommen lassen. Wer gerne mehr zu diesen Themen erfahren möchte, da gibt es eine eigene Seite bei mir im Blog. Schaut einfach unter gabelbissen.at, da müsstet ihr einen Punkt Unterstützung oder Unterstützen finden. Noch kurz möchte ich dann die sozialen Medien ansprechen. Wer gerne ein bisschen so kulinarische Themen oder generell so, ja, ein bisschen mir folgen möchte, der kann das auf mehrere Wege tun. auf der einen Seite bei Twitter, da bin ich sicherlich am meisten aktiv. Dort findet ihr mich unter @tweezer.at oder ihr könnt mir natürlich auch unter Facebook folgen, beziehungsweise dort nennt man das ja liken. Und zwar findet ihr mich da, glaube ich, unter facebook.com/gabelbissen. Ja, und dann könnt ihr mich noch unter app.net, wobei, ja, das ist ja, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Und unter Instagram könnt ihr mir auch noch folgen. Die genauen Links zu diesen ganzen Services findet ihr auch unter gabelbissen.at. Da habt ihr gleich auf der Startseite rechts die einzelnen Buttons zu den Services, wo ihr direkt zu meinen Accounts kommt. Dort findet ihr dann immer wieder vielleicht mal ein paar kulinarische Fotos, ein paar Eindrücke oder sonstige Themen, die bei Twitter nicht nur rein kulinarisch sind, sondern auch ein bisschen technisch etc. werden können. Ja, und einen kleinen Hinweis möchte ich noch platzieren und dann ist aber wirklich Schluss. Ich betreibe ja auch einen YouTube-Kanal. Ja gut, betreiben, ich habe bis jetzt erst ein Video dabei raufgeladen und zwar zeige ich euch da, wie man Strudelteig zieht. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem mit dem YouTube-Kanal. Ja, ich weiß die Login-Daten nicht mehr und darum werde ich den demnächst versuchen zu übersiedeln und zwar auf meinen Standard-YouTube-Account. Keine Sorge, das Video geht nicht weg, das werde ich einfach auf den neuen Kanal übersiedeln. Dort gibt es dann eine eigene Playlist, die nur Gabelbissen-Podcast-Videos beinhalten wird. Für die Zukunft würde ich natürlich ein paar Videos planen, ich hätte auch ein paar Ideen. Wenn ihr aber vielleicht Wünsche habt, was ich über Video herzeigen könnte, dann könnt ihr mir es natürlich gerne wissen lassen. Wie, das erkläre ich euch im Abspann. Natürlich könnt ihr mir auch bei generellen Themen Wünschen anschreiben. Die erfülle ich natürlich immer wieder gern. Habe ich ja auch schon bereits ein paar Mal im Rahmen des Gabelbissen-Podcast gemacht. So, jetzt sind wir wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte so manch einer Skeptikerin oder manch einem Skeptiker der Blunzen, Blutwurst gegenüber, ja, wie soll man sagen, ein bisschen die Skepsis nehmen und vielleicht probiert ihr das auch selbst mal aus. Wie gesagt, ich war selbst mal Skeptiker und habe mich drüber getraut und gemerkt, hey, das schmeckt eigentlich ganz gut. Solltet ihr noch Fragen zum aktuellen Thema der heutigen Folge haben, so scheut euch nicht, mich zu kontaktieren. Ich versuche das natürlich dann nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.